Das sind die aktuellen Themen. SPD will Sozialtarif prüfen lassen, Verkehrssicherheitswoche im Landkreis und HSG vor nächstem Heimspiel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Am kommenden Montag findet eine öffentliche Sitzung des Ortsrates Holtorf im Voglershaus, Ferdner Landstraße 238 statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bundesverkehrswegeplan 2030 sowie Mitteilung der Ortsbürgermeisterin und der Verwaltung. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Nienburger Stadtratsfraktion der SPD will einen möglichen Sozialtarif von der Verwaltung prüfen lassen. Hintergrund ist die entstandene Diskussion um vergünstigte oder kostenfreie Stadtbustarife für Flüchtlinge. Man möchte keine soziale Gruppe bevor- oder benachteiligen, so Stadtratsfraktionschefin Anja Altmann. Nicht nur die Flüchtlinge, sondern alle Menschen sollen mobil sein. Jeder hat Termine wahrzunehmen, die nicht unbedingt um die Ecke seiner Wohnung oder seines Hauses liegen. Für soziale Gerechtigkeit, dafür stehen wir nach wie vor ein. Wir möchten keine Sonderregelungen, unabhängig für welche Menschengruppe. Denn der Neidfaktor ist da doch sehr groß zum einen. Zum anderen ist das eine Grundsatzgeschichte der SPD, dass wir für soziale Gerechtigkeit einstehen. Ob wir von der Stadt Nienburg aus da einen Sozialtarif grundsätzlich einrichten können, das werden wir beantragen und das wird geprüft werden müssen, wie weit die Finanzierung möglich ist. Zusammen mit der kommunalen Verkehrsüberwachung des Landkreises Nienburg und Polizei findet in der kommenden Woche eine Verkehrssicherheitswoche statt. Besonders soll das Park- und Radverhalten von Eltern und Schülern an Schulen und Kindergärten ins Augenmerk genommen werden. Durch diese entstünden gefährliche Situationen für Kinder, also Polizeihauptkommissar Werner Müller. Zudem werden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg empfängt am Samstagabend die HF Helmstedt-Büdenstedt. Die Gäste aus Ostniedersachsen sind aktuell Tabellensiebter und haben 6 Zähler Rückstand auf die HSG. Das Hinspiel im November endete 27-27 unentschieden. Folglich kein Selbstläufer für Trainer Dick Pauling und sein Team. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Gegner, weil die über die Saison hin immer wieder gute Ergebnisse erzielt haben und ihre spielerische Linie deutlich verbessert haben im Gegensatz zum letzten Jahr. Die sind sehr schwer zu spielen und sehr körperlich auch noch robust. Es wird ein richtig hartes Spiel. Beginn der Begegnung ist Samstag um 18 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.